Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Und ich freue mich heute ganz besonders, weil ich diese Folgen nur einmal im Jahr aufnehmen kann. Und zwar immer um meinen Geburtstag herum. Heute haben wir Freitag, den 16. April. Morgen habe ich Geburtstag. Und ja, genau, ich teile heute mit dir 18 Learnings, die ich ja in 18 Jahren gelernt habe. Und ich habe diese Folge schon zweimal aufgenommen, aber natürlich immer mit unterschiedlichen Learnings sozusagen. Oder nee, warte mal, sogar dreimal. Einmal, was ich mit 15 gelernt habe, was ich mit 16 gelernt habe, was ich mit 17 gelernt habe. Und heute sozusagen die vierte in dieser Serie. Und ich finde es total spannend, wie sich der Inhalt immer so ein bisschen verändert. Manche Dinge, manche Learnings ziehen sich auch durch, aber viele Sachen verändern sich auch. Und wenn dich das interessiert, kannst du auch super gerne die letzten Folgen von dieser Serie hören sozusagen. Aber jetzt starten wir erstmal mit den 18 Learnings aus 18 Jahren. Und das sind eine ganze Menge. Deswegen fangen wir jetzt mal direkt an mit dem ersten Learning. Und das ist, es ist nicht meine Aufgabe, von allen gemocht zu werden. Und das war ein Learning, was definitiv ein bisschen gebraucht hat. Also ich war früher immer sehr, sehr darauf aus, von anderen gemocht zu werden, akzeptiert zu werden, irgendwie cool zu sein. Ich glaube, das ist auch ganz normal in der Pubertät, wenn man ja dann auch von der Grundschule an die weiterführende Schule kommt, in meinem Fall ins Gymnasium, und dann neue Leute um sich hat und sich erstmal in der Gruppe so zurechtfinden muss. Und ich habe mich früher immer sehr, sehr stark angepasst, eben weil ich cool sein wollte. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es eigentlich total egal ist, was andere von mir denken. Und dass es am wichtigsten ist, was ich selbst über mich denke. Und dass ich diese Meinung von mir selbst auch ein Stück weit über die von anderen stellen darf in Bezug auf dieses Thema, weil mir das eine enorme mentale Freiheit einfach gibt, die ich unglaublich zu schätzen gelernt habe. Und deswegen möchte ich das als meine Wahrheit sozusagen ja akzeptieren, dass es nicht meine Aufgabe ist, von allen gemocht zu werden, weil ich dadurch einen viel größeren Handlungsspielraum in meinem Leben habe, wenn ich genau das verankere in mir. Und ja, das ist das erste Learning. Kommen wir mal zum zweiten. Und ich muss mich hier ein bisschen zurechtfinden auf meinem Notizblatt. Das ist nämlich total wild kreuz und quer geschrieben, die ganzen Learnings. Aber das zweite ist, Selbstbewusstsein ist keine Gabe, sondern eine Fähigkeit. Und das ist ganz, ganz spannend, weil ich ja früher, also ich würde nicht sagen, dass ich ja wahnsinnig schüchtern war oder so, aber ich war auch nicht wirklich selbstbewusst und konnte nicht wirklich für mich selbst und meine eigene Meinung einstehen. Aber das hat sich dann halt irgendwann mit der Zeit entwickelt, auch durch verschiedene Menschen, die mir eine Zeit lang sehr, sehr nah standen. Durch die habe ich auch, konnte ich zu diesem Thema ganz, ganz viel lernen und mitnehmen, was unglaublich wertvoll war, zu diesem Thema Selbstbewusstsein. Und das ist wirklich, das ist einfach so, so wichtig. Genau, eigentlich aus dem gleichen Grund wie eben, weil das ein, wenn man dadurch einen viel größeren Handlungsspielraum hat und viel freier ist, wenn man eben dieses Selbstbewusstsein mitbringt, weil sonst ist man immer nur so ein Spielball des eigenen Umfelds. Und wenn der eine sagt, mach das, dann macht man das, weil man halt nicht auf sich selbst vertraut. Selbstvertrauen kommt ja noch vor Selbstbewusstsein und ist ganz stark damit verbunden. Und ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Ja, kommen wir zum dritten Learning. Und das ist, ich muss mich wieder zurechtfinden. Genau, jeder Tag beginnt bei Null. Und da habe ich mir eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht. Du kannst dir die auch super gerne mal anhören. Das ist wirklich richtig, richtig spannend. Aber, und das ist vielleicht weniger ein Learning, als vielmehr so wie so ein Mantra, dass man sich das wirklich vor Augen hält. Denn das funktioniert in beide Richtungen. Sowohl, wenn man in der letzten Zeit ganz viel Erfolg hatte, als auch, wenn man in letzter Zeit eher mit Niederlagen konfrontiert wurde. So, wenn du vorher sehr erfolgreich warst, die letzten paar Wochen, Monate oder Jahre, dann kannst du dir sagen, okay, jeder Tag beginnt bei Null, weil du sonst ja auf die Idee kommen könntest, dich auf diesem Erfolg auszuruhen und nicht mehr weiter Dinge zu verbessern und dein Potenzial zu entfalten und so weiter, eben weiterzumachen. Und wenn eher die Vergangenheit durch das Gegenteil, also durch Niederlagen geprägt war, dann kannst du dir sagen, jeder Tag beginnt bei Null, weil du dadurch Mut bekommst und du dir eben sagst, okay, meine Vergangenheit bestimmt nicht meine Gegenwart, geschweige denn meine Zukunft. Deswegen fange ich jetzt einfach nochmal an, und nur weil ich in der Vergangenheit eine Niederlage hatte, heißt das nicht, dass das in Zukunft auch so sein wird. Deswegen dieses Mantra, jeder Tag beginnt bei Null, ist so, so wertvoll, und ich glaube, das kann man auch schnell mal so ein bisschen im Alltag vergessen. Aber sich das dann wieder in Erinnerung zu rufen, ist einfach richtig, richtig wertvoll, und mir hat es extrem viel gebracht, deswegen möchte ich es jetzt auch an dich weitergeben. Ja, kommen wir zu Learning Nummer 4, und das ist: Manifestation funktioniert. Und ich glaube, dieses Wort Manifestation, das erscheint immer so groß und so nicht greifbar, bis man mal erlebt hat, dass es funktioniert. Und dazu möchte ich dir ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich schreibe mir immer, also ich habe sozusagen zweimal das im Jahr, dass ich mir neue Ziele setze und mich so ein bisschen neu ausrichte. Und das ist einmal logischerweise am Ende des Jahres, also für das neue Jahr. Also so, ja, am 31.12. mache ich das dann meistens. Und immer um meinen Geburtstag rum, weil da halt für mich ein neues Lebensjahr beginnt und ich mich da auch nochmal neu ausrichten möchte. So, und wenn ich das dann das nächste Mal wieder mache, also entweder für das neue Jahr, dann schaue ich mir auch immer das an, was ich letztes Jahr mir aufgeschrieben habe, was ich mir da für Ziele gesetzt habe, oder auch jetzt wieder an meinem Geburtstag habe ich mir angeschaut, okay, was habe ich denn am 17.04.2020 aufgeschrieben? Und was ich dabei festgestellt habe, war echt beeindruckend, weil ich dabei das Learning hatte, boah, also auf lange Sicht wird einfach alles wahr, was du dir vorstellst, was du dir zum Ziel setzt. Und das ist einfach die Kraft der Manifestation, jetzt kann ich schon gar nicht mehr aussprechen, dass man sich einmal ein Ziel setzt, einmal einen Wunsch formuliert, das wirklich konkret macht, das aufschreibt und dann da immer wieder drauf schaut. Also ich habe das beispielsweise als Schreibtischunterlage, also ich sehe das immer wieder, und ich habe das auch in meinem Kalender und ich habe das auch auf meinem Handy und ich habe das in Bildern an meinem Vision Board und überall so. Also ich bin damit ständig konfrontiert und ich rufe mir auch immer wieder in Erinnerung, was ich erreichen will, und dann wird das wahr, egal was es ist. So, und deswegen ist das vierte Learning: Manifestation funktioniert. So, kommen wir zum fünften Learning, und das ist, was mich bei anderen triggert, ist eigentlich ein Problem, das ich mit mir selbst habe. Und um das Learning auf sich wirken zu lassen, muss man, glaube ich, echt mal das Ego ein bisschen beiseite lassen. Aber ich habe gemerkt, dass das total wahr ist, dass das total stimmt, was ich da gerade gesagt habe. Denn immer wenn mich irgendwas nervt, immer wenn ich eine Person vor mir habe, die irgendwas sagt, irgendwas macht, und ich denke mir so, oh, das irgendwie, es nervt mich gerade oder ich finde es gerade total blöd, was die Person sagt oder ich merke, dass ich gerade vielleicht sogar ein bisschen eifersüchtig auf diese Person werde, dann ist es komplett egal, worum es geht. Es hat nie mit der Person zu tun, sondern mit mir. Es hat mit mir und meiner Beziehung, wie ich zu dem Thema, was diese Person gerade anspricht, stehe, mit nichts anderem. Also wenn eine Person beispielsweise irgendwie, keine Ahnung, oder wenn ich ein YouTube-Video sehe von der Person, die viel Geld hat und sich davon Dinge kauft und damit irgendwie angibt und keine Ahnung was, und ich mich davon getriggert fühle, dann ist es mein Thema sozusagen. Ist es mein Problem, dass ich mich davon getriggert fühle. Denn andere Menschen können machen, was sie wollen. Das ist ja nicht mein Einflussbereich so. Aber es ist mein Ding, ob ich davon jetzt schlechte Laune kriege, weil ich vielleicht denke, boah, keine Ahnung, der ist ja total materialistisch und der setzt sein Geld ja nicht richtig ein und wenn ich so viel Geld hätte, dann würde ich damit was ganz anderes machen. Und das, wenn ich dann das Gedankenkarussell bei mir anschmeiße, dann ist das nichts anderes als Energieverschwendung, weil diese Gedanken mich ja nicht weiterbringen. So. Und deswegen kann ich das dann immer viel lieber umdrehen und mich in dem Beispiel beispielsweise, guter Ausdruck, Lena, in dem Beispiel könnte ich mich fragen, okay, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich auch so viel Geld habe wie diese Person und wie würde ich dann dieses Geld einsetzen? Und dann löse ich das sozusagen von dem, was die andere Person tut und worüber ich mich gerade bis vor 2 Sekunden noch schrecklich aufgeregt habe und projiziere das auf mich und überlege, okay, wie würde ich handeln? Was könnte ich da für eine Lösung finden? Wie kann ich gerade aus dieser Situation, die mir gerade widerfährt, wie kann ich daraus das Beste machen? Das ist unglaublich wertvoll und das ist halt einfach ein Mindset-Shift, den man einmal so hinkriegen muss und dann ist freie Fahrt. Genau. Kommen wir zu Learning Nummer 6 und das ist, ich lebe in meiner eigenen Wahrheit. Und wenn du mich schon länger verfolgst, dann kennst du diesen Satz vielleicht von mir oder dass ich auch oft sage, ja, das ist meine Wahrheit. Das möchte ich als Wahrheit anerkennen. Und an dieser Stelle wird es ein bisschen philosophisch, das gebe ich zu, aber ich glaube daran, dass wir alle Menschen, also dass jeder einzelne Mensch so ein bisschen in seiner eigenen Realität lebt, weil wir unsere Realität halt durch unsere eigenen Gedanken formen. Und dadurch, dass jeder andere Gedanken hat, hat jeder so ein bisschen eine eigene Realität beziehungsweise andere Realität. Und ja, das Ding ist halt, dass du deine Wahrheit selbst definierst. Also egal, welchen Satz ich jetzt sagen würde, beispielsweise, es ist nicht leicht, erfolgreich zu werden oder sowas. Wenn du sagst, jupp, sehe ich so, dann ist das deine Wahrheit. Wenn du sagst, erfolgreich werden ist leicht und sagst, jupp, sehe ich so, dann ist das deine Wahrheit. Und vielleicht kann ich dich dazu inspirieren, mal ein bisschen wegzugehen von diesem richtig oder falsch und stattdessen zu sagen, das ist meine Wahrheit, das möchte ich als meine Wahrheit anerkennen und dann auch dementsprechend zu handeln. Also der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass es unbedeutend ist, was objektiv gesehen richtig oder falsch ist. Es geht immer darum, was du als Wahrheit anerkennst, akzeptierst, in dir verankerst und wozu diese Wahrheiten führen, zu welchen Handlungen, zu welchen Gedanken, zu welchen zu welcher Realität am Ende. Genau. Kommen wir zum siebten Learning und das ist die größte Scheiße und sorry für den Ausdruck, aber ich muss das mal so deutlich sagen. Die größte Scheiße ist in Wahrheit das größte Geschenk. Und das war auch ein großes Learning, denn Dinge sind immer erstmal blöd, wenn man in der Situation selbst ist. Also wenn man irgendwie eine Niederlage hat, vor einer Herausforderung steht oder man so das Gefühl hat, das ganze Leben ist gegen einen. In der Situation ist es natürlich immer blöd und scheiße. Aber im Nachhinein bringt alles etwas Gutes mit sich. Und das dürfte ich lernen, also unter anderem, als meine Mama krank geworden ist, als ich in der 9. Klasse war. Und natürlich war das für uns alle nicht leicht. In der Familie, Rollen mussten getauscht werden. Ich war plötzlich die Frau im Haus und so viele Dinge und Ängste und Zweifel und schlechte Gefühle. Und es war einfach keine schöne Zeit, so. Aber im Nachhinein war das ein total großes Geschenk, weil wir als Familie zusammen gewachsen sind, weil ich erwachsen geworden bin auch irgendwie in der Zeit, weil ich gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen, weil ich gelernt habe, trotzdem glücklich zu sein, auch wenn im Außen gerade alles schwierig ist. Und so ist es, also da könnte ich dir jetzt noch 1000 Beispiele aus den letzten 18 Jahren bei mir nennen, wo ich in dem Moment so war, nee, das hat gerade nichts Gutes und ich will hier einfach nur raus und ich habe keine Lust mehr auf dieses ganze Zeug hier, womit ich gerade konfrontiert bin. Aber im Nachhinein hatte das immer etwas Gutes. Oder zum Beispiel auch mein Kreuzbandriss. Das war für mich der Weltuntergang, weil ich habe vorher, keine Ahnung wie viele Jahre, ganz aktiv Volleyball gespielt. Der Sport war mein Leben so und plötzlich bin ich ein halbes Jahr ans Sofa bzw. ans Bett gefesselt. So, das war einfach nur scheiße. Und mir ist in dem Moment auch nichts Gutes daran eingefallen, weil ich wollte, dass mein Knie wieder funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Es hat wehgetan. Ich konnte nichts machen. Ich lag den ganzen Sommer nur rum, obwohl ich auch gerne ins Schwimmbad gegangen wäre und Sport gemacht hätte und einfach ein normales Leben geführt hätte, aber ging nicht so. Und das musste ich akzeptieren. Und im Nachhinein ist durch diese Knieverletzung so viel entstanden. Durch die Knieverletzung ist mein Podcast entstanden, weil ich in der Zeit dann halt irgendwie YouTube-Videos geguckt habe, Gedankentanken-Videos und ganz viel Podcasts gehört und Bücher gelesen und mich nochmal ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Und dann ist die Idee entstanden, einfach einen eigenen Podcast zu machen. Und dieser Podcast, also du würdest meine Stimme gerade nicht in deinem Ohr hören, hätte ich 2018 nicht diesen beschissenen Kreuzbandriss gehabt. So. Und ja, das ist einfach, also das ist so, so wichtig für mich, dieses Learning, dass wirklich in der größten Scheiße das größte Geschenk steckt. Das ist so für mich, ist meine Wahrheit. Ja, kommen wir zum nächsten Learning. Und das ist, auf lange Sicht wird alles Realität, was ich mir wünsche. Und dazu muss ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, weil dazu habe ich schon beim vierten Learning ganz viel gesagt. Mit Manifestation funktioniert, das wäre jetzt einfach nochmal das Gleiche. Kommen wir zum 9. und das ist Druck erzeugt Gegendruck. Vielleicht kennst du das, dass du dir eine bestimmte Sache wünschst, dir ein Ziel gesetzt hast und das unbedingt erreichen willst. Und verstehe mich nicht falsch, das ist großartig. Es ist großartig, wenn du dir Ziele setzt und ja, Dinge bewegen willst, Dinge erschaffen willst, aber es ist wichtig, dass du nicht zu viel Druck erzeugst und nicht zu hart pushst und dich nicht darin verlierst und dich nicht kaputt machst, indem du versuchst, dieses eine Ziel zu erreichen. Denn es könnte sein, und das ist nur eine These, nur etwas, was du für dich selbst natürlich überprüfen darfst, es könnte sein, dass das Leben, das Universum oder wer auch immer etwas Besseres für dich bereithält und du es deswegen einfach nicht schaffst, diese Sache zu erreichen, diese Dinge, diese Sache dir zu erfüllen. Und deswegen bau nicht zu viel Druck auf, denn Druck erzeugt Gegendruck und das drückt dich dann eher weg von deinem Ziel, anstatt dich dahin zu bringen. Kommen wir zum 10. Learning und das ist, ich definiere meine Welt selbst und ich möchte nicht nach den Konventionen der Gesellschaft handeln und das als normal abnicken, was andere als normal abnicken. Und da habe ich ganz viele Beispiele, zum Beispiel, schon wieder dieser Ausdruck, ach Mann, zum Beispiel. Ja, ich lasse das jetzt aber drin, ich schneide es nicht raus. So, zum Beispiel bei diesem Thema Arbeit. Also für viele Menschen, wenn du auf die Straße gehst und einfach random irgendwie 10 Leute fragst, was bedeutet für dich Arbeit, dann bekommst du natürlich erstmal 10 verschiedene Antworten, aber die meisten werden höchstwahrscheinlich irgendwie so aussehen, ja, Arbeit ist zum Geld verdienen da, Arbeit ist anstrengend, Arbeit ist nervig, ich muss auf meinen Chef Rücksicht nehmen und nach seiner Nase tanzen und hauptsächlich negative Dinge. So, und dann komme ich, fast 18-Jährige, also wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann 18-Jährige Lena, hallo, und sag dir, Arbeit ist geil, Arbeit macht Spaß und ich liebe von Herzen, was ich tue. Und damit definiere ich meine eigene Welt mit bei diesem Begriff Arbeit. Kannst du noch auf ganz, ganz viele andere Dinge projizieren, aber ich möchte die Podcast-Folge nicht zu sehr ausschweifen lassen, deswegen machen wir weiter mit dem 11. Learning. Und das habe ich von meiner Omi. Omi wird es leider nicht hören, diese Podcast-Folge, weil sie nicht so fit ist mit Handys und so und deswegen keinen Podcast anhören kann. Aber trotzdem danke, Omi, dass du mir das beigebracht hast. Und das ist der Satz, geht nicht, gibt's nicht. Oh yes, das ist ein so, so einfacher, aber so, ja, machtvoller und energievoller Satz, wie ich finde. Weil wenn du das jetzt auch hier wieder, wenn du das als deine Wahrheit akzeptierst und integrierst, dann hast du so einen wahnsinnig großen Handlungsspielraum, der einfach Dinge ermöglicht. Und boah, dazu kann ich auch so viele Geschichten erzählen. Ich dachte noch vor ein paar Jahren, teilweise Monaten, ich kann doch keinen Podcast starten, weil ich die Technik dahinter nicht verstehe. Ich weiß gar nicht, wie man das online stellt und wie das funktioniert. Ich kann mir keine Website bauen. Ich kann mir keinen Social Media Account erstellen. Ich kann keine Texte schreiben. Ich kann nicht frei sprechen. Ich kann mich nicht gut ausdrücken. Oder ich kann kein Unternehmen anmelden, weil ich die Buchhaltung dahinter nicht verstehe und wie das überhaupt mit den Steuern funktioniert. Und ich kann dies und das nicht. Aber ganz ehrlich, das sind alles nur Ausreden, um etwas nicht zu tun. Denn in Wahrheit kannst du alles lernen, was du willst. Geht nicht, gibt's nicht. Man kann alles lernen. So, es ist natürlich deine Entscheidung, ob du Dinge lernen möchtest oder ob du sie lieber nicht machst oder abgibst, also die Aufgaben einfach outsourcest. Zum Beispiel, wenn du dich nicht mit Steuern auskennst und ein Unternehmen gründen willst, dann holst du dir halt einen Steuerberater, so no problem. Ja, genau, aber geht nicht, gibt's nicht, ist meine Wahrheit. Yes, kommen wir zu Learning Nummer 12 und Das ist, sei happy mit dem, was schon da ist. Und vielleicht kennst du das, dass du dir so wahnsinnig große Ziele setzt und einfach, ja, ganz viel umsetzen willst in der Zukunft und große Visionen hast und dann manchmal das Hier und Jetzt vergisst und dir so denkst, ja, das, was ich jetzt habe, das ist ja noch gar nichts und ich brauche erstmal das Ziel, ich muss das Ziel erstmal erreichen, um happy zu sein, aber das ist eigentlich totaler Quatsch, weil du dir dadurch das Hier und Jetzt so ein bisschen kaputt machst und deswegen sei happy mit dem, was da ist, während du hart für das arbeitest, was du möchtest. Ja, ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise. Zumindest funktioniert das für mich sehr gut. Kommen wir zu Learning Nummer 13 und das ist, deine Standards bestimmen dein Leben. Und darüber habe ich vor kurzem erst mit einem wundervollen Klienten aus dem Goldene Zeiten Coaching gesprochen über das Thema Standards. Also was akzeptierst du als Normalität in deinem Leben? Das kann sowas sein wie mit welchem Gefühl du morgens aufwachst. Was ist da dein Standard? Ist dein Standard, dass du dir denkst, oh Gott, heute steht so viel an, ich habe keine Lust auf den Tag, ich will nicht aufstehen und Oder ist dein Standard, boah geil, ich freue mich auf den Tag, danke, dass ich einen neuen Tag geschenkt bekommen habe. Heute kann ich wieder so viele coole Sachen machen und ich freue mich und ich springe jetzt aus dem Bett. Was ist dein Standard? Und einen Standard zu setzen, auch in anderen Lebensbereichen, das war jetzt so ein ganz kleines Beispiel, bedeutet nicht, dass so wirklich jeder Tag abläuft, denn natürlich gibt es auch mal schlechte Tage, wo man mit dem falschen Fuß aufsteht und sich so denkt, heute wird irgendwie nicht ganz so geil, heute habe ich nicht ganz so doll Bock auf den Tag wie sonst und das ist in Ordnung. Die Frage ist, was ist dein Standard? Was ist der Fall in 90-95% der Fälle? Überleg dir das mal für jeden einzelnen Lebensbereich, was soll da dein Standard sein? Auch wie willst du dich über den Tag über fühlen? Was soll die Grundstimmung deines Lebens sein? Bei ganz vielen Menschen ist es halt so dieser Modus von, ja, das Wetter ist doof und ich fühle mich irgendwie so blöd und ich läster mal über andere Menschen und finde an allem was zu meckern und ich reg mich über die Politik auf und über die Nachrichten und ich reg mich über dies und das auf. Und das ist doch ein ganz anderer Vibe, als wenn du dir immer wieder, als wenn dein Standard ist, boah, ich mache das Beste aus dem Tag, ich bin dankbar für alles, was schon da ist, ich arbeite für das, was ich mir wünsche, ich setze mir Ziele, ich habe eine Vision, ich kenne mein Warum, ich bin motiviert, ich habe Bock auf mein Leben, so merkst du, das ist ein ganz anderer Vibe. Das merkst du schon an meiner Stimme, wenn ich das nur imitiere, diese unterschiedlichen Sachen. Ganz, ganz krass. Yes, kommen wir zum Learning Nummer 14. Und das ist ausnahmslos, jede Person hat Respekt verdient, aber ich bin nicht bereit, jeder Person mein Herz auszuschütten. Das ist wirklich so ein kleines Privileg, was nur ganz, ganz wenige Menschen in meinem Leben haben. Und ich möchte das auch so. Ich finde das gut so. Ich bin generell natürlich ehrlich. Und wenn mich jemand fragt, dann sage ich auch die Wahrheit so. Aber ich bin nicht bereit, jedem mein Herz auszuschütten. Aber ich zeige jedem Menschen, also ich behandle jeden Menschen mit Respekt und bin freundlich und so weiter. Das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, jetzt zum dritten Mal. Das ist auch ein Beispiel für einen Standard, den ich in meinem Leben habe, an den ich versuche immer ranzukommen, einfach zu jedem Menschen freundlich zu sein und respektvoll zu sein und mich mit jedem auch mal gut unterhalten zu können. Aber so wirklich Menschen, die alles von mir kennen, die alle Facetten kennen, die auch meine Schattenseiten kennen, das sind eigentlich nur wenige Menschen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich verstelle oder so. Aber das ist einfach was, wo ich keinen Bock habe, dass das jetzt jeder kennt. So, vielleicht kannst du das irgendwie nachvollziehen. Ich kann dieses Learning nicht so gut beschreiben, aber ja, manche Dinge kennen und wissen halt nur bestimmte Menschen in meinem Leben. Ja, genau. Kommen wir zum nächsten Learning und das ist, manchmal braucht es 3 Schritte zurück, um wieder 4 nach vorne zu kommen. Und da erinnere ich mich besonders an letztes Jahr, also 2020 im Oktober und also September, Oktober so rum die Zeit, da hatte ich das Gefühl, dass ich gerade nur nach hinten gehe. Also alte emotionale Wunden wurden wieder richtig schön aufgerissen, wo eigentlich schon längst eine Narbe, so sinnbildlich gesprochen, wo längst schon eine Narbe drüber gewachsen ist und eigentlich alles gut war. So, das war wieder heile, aber es wurde wieder aufgerissen und ich hatte das Gefühl, ich bin null vorangekommen in den letzten Monaten und Jahren und starte wieder komplett bei nicht mal bei null, sondern bei minus 100 so gefühlt. Also ich war mit so vielen Dingen aus der Vergangenheit konfrontiert, mit so vielen Zweifeln und Ängsten, dass ich mich echt gefragt habe, wofür habe ich diesen ganzen, und sorry wieder die Wortwahl, wofür habe ich diesen ganzen Scheiß die letzten Jahre gemacht? So, ich fühle mich gerade sowas von machtlos und zurückgeworfen und es regt mich gerade alles auf. So, also gefühlt war ich 3 Schritte zurück, aber dann so ab November, Dezember ging es einfach, keine Ahnung, gefühlt 20 Schritte nach vorne. Das war wirklich so, als hätte ich im September, Oktober, hätte ich so Anlauf genommen, also wäre so nach hinten gegangen, wie man das irgendwie macht, wenn man, keine Ahnung, bei irgendeiner Sportart oder so, geht man erstmal zurück und nimmt so den Schwung mit, also geht erstmal zurück und dann kann man so nach vorne katapultiert werden und dann hat man ganz viel Kraft und geht ganz stark nach vorne. So hat sich das angefühlt und das hat mich eben zu diesem Learning gebracht. Manchmal braucht es 3 Schritte zurück, um wieder vorwärts zu kommen. So. Ja. Also solltest du gerade das Gefühl haben, dass du nicht vorankommst und alles irgendwie, ja, so ein bisschen Stillstand ist, I feel you, also wirklich, ich habe das genauso, ich kenne das, versuch einfach geduldig zu bleiben, konzentriere dich auf das, was dir wirklich wichtig ist, auf deine Werte und vertrau auf den Prozess, dass es wieder andere Zeiten kommen, nämlich goldene Zeiten. Yes. Kommen wir zum 16. Learning und wir neigen uns so langsam dem Ende. Jetzt die nächsten Learnings werden nochmal richtig, richtig gut. Und zwar, das 16. Learning ist, fast, und dieses fast steht so ein bisschen in Klammern, fast alles ist eine Frage der Entscheidung. Und das kennst du von mir. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan davon, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ich begebe mich nicht gerne in die Opferrolle und sage, alle anderen sind schuld und Politik ist schuld und dies und der ist schuld. Nee, in den allermeisten Fällen bin ich schuld. Und zwar im positiven Sinne, wenn was Gutes passiert, wenn ich einen Erfolg feiern kann, dann bin ich daran schuld, sozusagen. Dann habe ich das zu verantworten, dann habe ich was richtig gut gemacht. Aber ich bin natürlich auch schuld, wenn was nicht so läuft, wenn ein Fehler passiert ist, dann nehme ich das auf meine Kappe. Und das ist einfach die Magie der Eigenreflexion. Und ich glaube, viele Menschen assoziieren ja Verantwortung übernehmen, Eigenverantwortung übernehmen, so ein bisschen mit was Negativem. Aber eigentlich ist es das gar nicht, weil da drin ja irgendwie steckt, dass wir die Macht haben, dass wir die Macht der Entscheidung haben, dass wir über unser eigenes Leben bestimmen, dass wir unser eigenes Leben durch unsere Entscheidungen in verschiedene Richtungen lenken können und eben nicht gelenkt werden. Und das ist eine wundervolle Sache, wie ich finde. Und deswegen ist es auch hier wieder, das ist meine Wahrheit. Alles in meinem Leben ist eine Frage der Entscheidung. Und ich treffe diese Entscheidungen. Genau. Yes. Kommen wir zum 17. Learning. Und das ist, mein Glück ist nicht von äußeren Umständen abhängig. Puh, da muss man erstmal tief durchatmen bei diesem Learning, weil das sehr, sehr tief geht, wie ich finde. Und da kannst du auch wieder für dich selbst prüfen, okay, möchte ich das als meine Wahrheit anerkennen oder nicht? Aber wenn du das tust, was ich dir sehr empfehlen würde, dann ist das Ding, im Außen kann alles Mögliche passieren, kann die Welt untergehen, kann der schlimmste Mist passieren, das ist nicht von deinem inneren Glück abhängig. Denn auch hier wieder die Verbindung zum letzten Learning, alles ist eine Frage der Entscheidung, glücklich sein auch. Du brauchst dafür keine materiellen Dinge, du brauchst keine Konsumgüter, du brauchst nicht massig viel Geld, du brauchst nicht den geilsten Job, die geilste Beziehung, das geilste irgendwas. Es gibt Menschen, die haben das alles und sind trotzdem total unglücklich. Und das wiederum zeigt, wenn du das alles nicht hast oder nur ein paar Sachen davon, kannst du trotzdem glücklich sein. So, und ich glaube, das Glück oder nennen wir es eher, wie sollen wir es nennen, Zufriedenheit, dass das nicht etwas ist, was so in dein Leben kommt, so aus dem Nichts und einfach so bleibt, sondern das ist was, woran wir ständig arbeiten dürfen. Und das ist was, also das ist was Aktives und nicht was Passives, was so reinkommt und dann bleibt, sondern das ist etwas, was wir aktiv immer wieder in unser Leben ziehen dürfen, wofür wir uns immer wieder entscheiden dürfen. Und ja, also dieses Learning ist auch wahnsinnig wertvoll für mich. Kommen wir, oh mein Gott, wir kommen jetzt schon zum letzten, denn ich werde ja 18, also habe ich 18 Learnings mitgebracht. Und das 18. ist, und jetzt halte ich fest, bist du gespannt? Das 18. Learning ist, dass hier und jetzt ist schön genug, um es zu genießen. Und das ist irgendwie so schön. Ich glaube, ich hatte irgendwann, also zwischen den ganzen 18 andere, oder 17 anderen Learnings, hatte ich sowas Ähnliches schon mal. Aber das nochmal ein bisschen anders formuliert. Und das wirkt so ein bisschen dem entgegen, dass wir oder ich auch sehr darauf getrimmt bin, manchmal so dieses höher, weiter, schneller und große Ziele und große Visionen und dies und das. Und ich will so viel verändern an meinem Alltag, an der Welt, an meiner Arbeit, an mir selbst, dass ich manchmal dazu neige, das hier und jetzt nicht als schön genug zu sehen. Aber eigentlich ist es das. Und vielleicht können wir ja, oder vielleicht kannst du ja, vielleicht kann ich dich dazu inspirieren, das mal voneinander zu trennen. Also, dass du deine Zukunft formen willst und ja, so im Englischen gibt es diesen Begriff Shape the Future, was ich total schön finde. In Deutsch klingt das irgendwie nicht so schön. Und ich habe auch heute Englisch vor Abi geschrieben, deswegen denkt mein Kopf die ganze Zeit auf Englisch. Also sorry, falls ich in dieser Podcast-Folge zu viele Anglizismen verwendet habe. Ich kann nichts dafür. Die Schule ist schuld, genau. Schön Verantwortung abschieben. Eigentlich bin ich schuld, aber alles gut. Ja, wo war ich? Genau, das Hier und Jetzt ist schön genug, um es zu genießen. Also, dass wir das mal so trennen. Natürlich wirst du deine Zukunft formen, aber du kannst auch im Hier und Jetzt glücklich sein. Und das eine blockiert nicht das andere. Also, du musst nicht dein Hier und Jetzt total scheiße finden, sorry für den Ausdruck, um die Zukunft anders zu machen. Sondern du kannst auch hier und jetzt glücklich sein und deine Zukunft verändern, also gegenüber dem Hier und Jetzt und in Zukunft etwas besser machen und so weiter. Und das ist vielleicht noch so ein Plus-1-Learning, was mir gerade noch so ganz spontan eingefallen ist. Und zwar, hör mal auf, entweder oder zu denken und dieses Schwarz-Weiß-Denken und dieses, ja, entweder ich bin beruflich erfolgreich oder ich habe ein erfülltes Familienleben. Entweder ich habe viel Geld oder ich engagiere mich sozial und mache tolle Projekte und bringe der Welt was Gutes und so weiter. Entweder dies oder das. Mach daraus mal Und-Sätze. So, du kannst beruflich erfolgreich sein und ein tolles Familienleben haben. Du kannst viel Geld haben und soziale Projekte machen. Du kannst dies und das. Und auch mal dieses Aber aus deinem Wortschatz streichen. Also allgemein so ein paar Wörter einfach mal wegzulassen und dich auch dabei selbst so ein bisschen erwischen, wenn du das im Alltag nutzt. Weil das dient dir halt nicht, wenn du das tust. Also wenn du immer dieses Entweder-Oder-Ding hast oder dieses Aber. So, ich würde ja, aber. Ich würde ja meinen Job wechseln und vielleicht voller Mut in die Selbstständigkeit springen, aber das und das hält mich auf. Ich würde ja endlich den Mann meiner Träume ansprechen, aber ich habe ja Angst davor oder der findet mich bestimmt eh doof oder keine Ahnung. So, lass das einfach mal weg und mach ein Und draus. Ja, ich habe Angst und ich spreche ihn trotzdem an. Oder ja, ich habe Zweifel daran und ich versuche das jetzt trotzdem mal mit der Selbstständigkeit, auch wenn es nur nebenbei ist. So. Genau. Ja, ich glaube, diese Podcast-Folge ist jetzt rund und sie ist auch schon relativ lang geworden. Ich hoffe von Herzen, dass ansatzweise das rüberkam, was ich rüberbringen wollte. Das waren wirklich sehr persönliche Learnings, die mir sehr, sehr viel bedeuten, jedes einzelne. Entschuldige, wenn sich vielleicht ein paar Sachen ein bisschen wiederholt haben, nochmal so in anderer Form. Und Entschuldigung, wenn ich zu viele Anglizismen verwendet habe. Aber wie gesagt, mein Kopf denkt auf Englisch und deswegen fällt mir das manchmal schwer, Deutsch zu sprechen. Also heute denkt er auf Englisch, nicht immer, aber heute wegen dem Vorabi. Genau. Yes. Das sind eigentlich auch schon die Abschlussworte. Ich wünsche dir noch einen wundervollen goldenen Tag. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, nächsten Sonntag, wie immer. Immer Sonntag ist Podcast-Tag. Und yes, hab eine goldene Zeit. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!